Hallo, jetzt nochmal offiziell hallo. Ich begrüße euch alle ganz herzlich im Namen von INEX und zwar zu einer Veranstaltung, die den Titel trägt und damit eine Frage in diesen Raum stellt. Punktsieg für den Antirassismus oder Reproduktion rassistischer Ausgrenzung. Damit spielen wir natürlich auf die Sachasin-Debatte an. Wir hätten aber als INEX diese Veranstaltung eigentlich schon vor anderthalb Jahren machen können. Da haben wir nämlich im Rahmen der Kampagne gegen die nationalistischen Feiereien anlässlich von 20 Jahre Wende und 60 Jahre Deutschland diskutiert, ob wir es mit einem modernen, sich aufgeklärt gebenden Nationalismus zu tun haben oder ob in Deutschland spezifische rassistische Ideologien am Werk sind. Bei unserer Analyse, die ihr alle nachlesen könnt in der Broschüre Nie wieder Revolution für Deutschland, die liegt noch draußen im Eingangsbereich, haben wir damals stark auf die Nachwendeereignisse abgestellt. Wir haben die rassistischen Pogrome in Rostock, in Mölln, in Hoyerswerda, die faktische Abschaffung des Asylrechts ins Zentrum unserer Analyse gestellt. Und deshalb wurde uns, nicht ganz zu Unrecht, vorgeworfen, wir würden Modernisierungen nur ungenügend zur Kenntnis nehmen. Die Sarrazin-Debatte dient uns also heute als Aufhänger, diese Diskussion nochmal und gemeinsam mit euch zu führen. Wir wollen also Thilo Sarrazin nicht noch mehr Absatz bescheren, sondern wollen die Debatte um seine Thesen soll uns Spiegelbild sein von deutschen Zuständen. Der Arbeitstitel für die Veranstaltung bei uns in der Gruppe, der war Schland oder Sarrazin. Und auf der Schland-Seite stehen so natürlich Ereignungen und Entwicklungen im Fußball. Ich glaube, da kommt dieses Schland ja her. Und zwar bei der Fußball-WM der Männer 2006 und 2010, anlässlich derer Deutschland seine Multikulturalität, seine Buntheit entdeckt hat und Migrationshintergrund, sogenannter Migrationshintergrund, plötzlich als Erfolgsfaktor galt. Oder auf der Schlandseite könnte man auch verbuchen, die Rede von Bundespräsident Wulff im Oktober in Ankara, als er erstmals die türkischen Arbeitsmigrantinnen in Deutschland würdigte und er sich zum Präsident aller in Deutschland lebenden Christen, Juden und Muslime ausrief. Und natürlich könnte man auf der Schlandseite auch verorten, die nicht wirklich neue, aber zurzeit mit neuer Werf geführte Diskussion um mehr Zuwanderung in und für Deutschland. Eine Diskussion, die heute nicht mehr nur der Bundesverband der deutschen Industrie führt, die haben das schon vor 10 oder 15 Jahren gefordert, sondern neuerdings auch CDU-Politiker bis hin zum sächsischen Ministerpräsidenten, die sich für Einwanderungsgesetze nach US-amerikanischem oder kanadischem Vorbild aussprechen bzw. offen dafür sind. So, das wäre jetzt natürlich alles eine unvollständige Darstellung, wenn ich jetzt nicht noch die Sarrazin-Seite der Debatte bzw. der Zustände beleuchten würde, wie sie sich aus unserer Sicht darstellt. Damit meinen wir antimuslimische Ressentiments oder rassistische Überfremdungsfantasien, wie sie in jeder Umfrage in der Bevölkerung neu zutage treten. Und wir meinen strukturelle Ungleichheiten, an denen der wir brauchen jetzt Einwanderungsdiskurs der Eliten überhaupt nichts ändert. Zum Beispiel das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht, was sich immer noch stark an Abstammung orientiert, schlechtere Bildungs- und Berufschancen für Migrantinnen und, was oft unterbeleuchtet bleibt, die stete Verschlechterung des Rechtsschutzes für Flüchtlinge in Deutschland und natürlich deren unwürdige Lebensbedingungen. Wir meinen auch, die Debatte über die sogenannte Deutschenfeindlichkeit und den Bannfluch der Kanzlerin über Multikulturalismus, den es ja so in Deutschland eigentlich noch nie gegeben hat. Und wir meinen auch, dass Einwanderung natürlich nur von Menschen erwünscht ist, die Deutschland nützen und die sich einem Integrationsimperativ beugen, der im Kern von einer konservativen deutsch-christlichen Leitkultur ausgeht. Welche Rolle Rassismus heute in Deutschland spielt, ob die Sarrazin-Seite oder die Schland-Seite gerade stärker ist, wollen wir gemeinsam mit euch diskutieren. ob der Einwanderungsdiskurs der Wirtschaftseliten überhaupt antirassistisch ist, wollen wir gern mit euch diskutieren. Und natürlich, welche Rolle dabei antimuslimische Ressentiments bzw. kulturalistischer Rassismus spielen. Zum Input für die Diskussion haben wir uns Gäste eingeladen, die ich ganz herzlich begrüße, und zwar Markus, Lothar und Andrea. Und Andrea, die ich gleich vorstellen werde, kommt von Alias aus Dresden, dem antifaschistischen Archiv- und Informationsbüro. Und sie hat für uns das meistverkaufteste Sachbuch seit dem Nationalsozialismus gelesen und wird uns die Thesen von Sarrazin heute vorstellen und vor allen Dingen die Auseinandersetzung um seine Thesen skizzieren und wie diese aus linker antirassistischer Perspektive zu bewerten ist. Anschließend werden Markus und Lothar, die von der Gruppe Emanzipation und Frieden aus Stuttgart sind, und zur Gruppe sage ich jetzt nicht so viel, weil sie haben ganz viele Materialien, Veröffentlichungen von sich mitgebracht und die liegen da vorne auf dem Flyertisch neben dem Tee, den ihr alle trinken sollt, wenn euch kalt wird. Die beiden werden sich mit verschiedenen Schwierigkeiten linker Kritik im Umgang mit den Thesen von Sarrazin beschäftigen. Und sie werden da zahlreiche Holzwege des linken Umgangs damit aufzeigen, aber natürlich auch Auswege. Oder ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Wir hoffen, dass es auch Auswege gibt. Wenn nicht, dann diskutieren wir danach gemeinsam. Was meinst du, warum wir gekommen sind? Okay. Um so ein paar Stichworte in den Raum zu werfen, worum Ihre Auseinandersetzung kreisen wird: anti-islamisches Ressentiment, Rassismus, Islamophobie, Antisemitismus. Ja, wie lässt sich das im Sinne eines Ausweges und nicht im Sinne eines Holzweges diskutieren? Insgesamt werden die drei ungefähr 50 Minuten vortragen und danach wollen wir gemeinsam diskutieren. Das heißt, ihr sollt all die Fragen stellen, die euch auf dem Herzen brennen, und natürlich auch eure Diskussionsbeiträge, Positionierungen, Kritiken an dem, was hier gesagt wird, herzlich gerne rüberbringen. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Es gibt ein Mikro, was rumgegeben wird. Und ihr könnt natürlich aber auch aufstehen und so weiter in die Mitte kommen, damit ihr besser zu verstehen seid, wie euch das beliebt. Die Veranstaltung, also die Vorträge hier vorne werden mitgeschnitten, aber nicht die Diskussion. Die Diskussion werde ich moderieren. Mein Name ist Doris von Inex. Und wir werden das wieder so machen, dass es eine Erstrednerinnenliste gibt. Das heißt, wer sich von euch zuerst meldet und noch nichts gesagt hat, der kommt oder die kommt eher dran. Last but not least bleibt mir noch anzukündigen, dass unsere wunderschön designte Spendenbüchse während der Veranstaltung im Raum rumgehen wird. Und wir bitten euch da, eure Taschen darin zu entleeren, damit Inex auch in Zukunft solche Veranstaltungen für und mit euch machen kann. Jetzt freue ich mich, dass Andrea das Wort ergreift, und bin ganz gespannt. Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, das Mikro funktioniert. Gut, dann beginne ich. Am 29. Oktober titelt Spiegel Online: Helmut Schmidt überholt, Sarrazin bricht Verkaufsrekord, und bescheinigte der Kampfschrift Deutschland schafft sich ab, wie wir unser Land aufs Spiel setzen, das meistverkaufteste Politiksachbuch eines deutschsprachigen Autors zu sein. Offiziell erschien dieses Buch am 30. August diesen Jahres. Da war die erste Auflage von 25.000 Stück bereits vergriffen. Inzwischen ist die 14. Auflage erschienen und insgesamt bisher 1,1 Millionen Exemplare gedruckt. Wie kam das zustande, fragt man sich da, denn weder dieses Buch ist tatsächlich ein Novum, noch die darin enthaltenen Thesen. Das Erscheinen war eine von Beginn an als Tabubruch inszenierte Kampagne der deutschen Leitmedien Spiegel und Bild, die Auszüge und einzelne Thesen exklusiv vorab präsentierten. Bild startete genau eine Woche vor Veröffentlichung eine große Serie, deren Titelseiten Schlagzeilen trugen wie: Deutschland wird immer ärmer und dümmer, will ich den Muezzin hören, dann reise ich ins Morgenland, oder Thilo Sarrazin, jeder Schüler sollte eine Uniform tragen. Parallel dazu veröffentlichte der Spiegel auf 5 ganzen Seiten lange Auszüge des Buches. Diese Medienkampagne ist auch insofern bemerkenswert, als dass der Verlag DVA, also die Deutsche Verlagsanstalt, allen anderen Journalisten untersagt hatte, über das Buch vor offiziellem Erscheinen zu berichten. Andernfalls drohe eine Vertragsstrafe von 50.000 Euro. Mit dieser Strategie konnte der Verlag einerseits für maximale Öffentlichkeit sorgen, während er gleichzeitig das Buch selbst der Kritik entzog. Diese kam allerdings trotzdem. Noch vor Erscheinen begann die Debatte um die bis dahin veröffentlichten Passagen. 4 Tage vor Frist hob deshalb der Verlag die Sperre auf. Alle großen Tageszeitungen beschäftigten sich nun in zahlreichen Artikeln, Kommentaren mit den Thesen Sarrazins. Die Welt brachte einen Tag vor Erscheinen ein Interview unter dem Titel »Mögen Sie keine Türken, Herr Sarrazin?«, in dem er zwar sagt, ich bin kein Rassist, mit seiner Argumentation jedoch erneut den Gegenbeweis antrat. Er sprach über die kulturelle Identität, die seiner Ansicht nach eine Integration von Muslimen in Deutschland verhindert. Auf die Frage, ob es auch eine genetische Identität gäbe, antwortete er, alle Juden teilen ein bestimmtes Gen, Basken haben bestimmte Gene, die sie von anderen unterscheiden. Dieses Interview nun ließ nun die ersten Stimmen aus der Politik vernehmen. Angela Merkel sagte, die Äußerungen sind vollkommen inakzeptabel, ausgrenzend und machten ganzen Gruppen verächtlich. Guido Westerwelle kritisierte Sarrazin und unterstelle Kindern aus Ausländerfamilien generell mangelnden Bildungswillen. Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg rügte in der Bild am Sonntag, jede Provokation hat ihre Grenzen. Diese Grenzen hat der Bundesbankvorstand Sarrazin mit dieser ebenso missverständlichen wie unpassenden Äußerung eindeutig überschritten. Auch Roland Koch, der sich zuvor noch hinter Sarrazin gestellt hatte, distanzierte sich nun. Die Äußerungen Sarrazins sind unerträglich, damit stellt er sich völlig ins Abseits, auch wenn er vorhandene Probleme anspreche. Einen Tag später folgte dann der Höhepunkt, die Präsentation des Buches im Haus der Bundespressekonferenz. Fast 30 Kamerateams, weit über 100 Journalisten. Ein Andrang, wie es ihn bei kaum einer politischen Pressekonferenz gibt. So sieht eigentlich nicht die totgeschwiegene Wahrheit oder das Opfer der Political Correctness aus, als welche die Sarrazin-Thesen von Beginn an dargestellt wurden. Als etwas unsagbar Unerhörtes. Nikla Kellig verteidigte Sarrazin dann auch gleich zu Beginn der Pressekonferenz. Das politische Berlin habe sich offenbar bereits eine Meinung gebildet. Und in der Tat folgten Konsequenzen. Anfang November ist das vom SPD-Vorstand im August einstimmig beschlossene Ausschlussverfahren aus der Partei eingeleitet worden. Die Basis allerdings war davon gar nicht erfreut und äußerte in Mails, Anrufen und Briefen an den Vorstand Unverständnis zu diesen Ausschlussplänen und Zustimmung zu den Thesen Sarrazins. Aus dem Vorstand der Bundesbank zog sich Sarrazin freiwillig zurück, nachdem er in dem vom Bundespräsidialamt geführten Verhandlungen eine Pension durchsetzte, wie sie ihm am Ende der regulären Laufzeit seines Vertrages im Jahr 2014 zugestanden hätte. Zeit für diesen Job im Bundesbankvorstand hätte er ohnehin nicht mehr wirklich gehabt, denn seit September ist Sarrazin Dauergast in Talkshows und bundesweit auf Lesereise. Die Lesungen sind in aller Regel ausverkauft. Der Rekord liegt derzeit bei 780 in München. Am 13. Januar wird Sarrazin in Dresden zu Gast sein. Da waren die Karten oder 700 Karten im September bereits ausverkauft. Die Veranstaltung ist jetzt in die Dresdner Messehalle verlegt worden, die bestuhlt irgendwas zwischen 2.000 und 5.000 Menschen fasst. Was bekommen die Zuhörer, die zu diesen Veranstaltungen gehen, nun zu hören? Die Grundthese Sarrazins ist entsprechend des Titels »Deutschland schafft sich ab« folgende. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden die Deutschen immer weniger. Dabei sinkt die durchschnittliche Intelligenz, da die Unterschicht mehr Kinder bekommt und diese eben weniger intelligent ist. Und verstärkt wird dieser Effekt durch die Zuwanderung vor allem aus islamischen Ländern, weil diese generell weniger intelligent sind. Zitat: Die Fremden, die Frommen und die Bildungsfernen sind in Deutschland überdurchschnittlich fruchtbar. Im Falle der muslimischen Migranten sind die drei Gruppen, also die Fremden, die Frommen und die Bildungsfernen, weitestgehend deckungsgleich. Das wäre weniger schlimm, wenn nicht gleichzeitig die deutsche Bevölkerung mit mittlerer und hoher Bildung in jeder Generation um ein Drittel schrumpfen würde. Die Folgen für Deutschlands intellektuelles und technisches Potenzial, seinen Lebensstandard und seine Stellung in der Welt liegen auf der Hand. Wenn es so weitergeht, sind in einigen Generationen allerdings nur noch wenige Deutsche da, die das betrauen können. Zitat Ende. Sarrazins Szenario erschließt sich nun aber nur vor dem Hintergrund seines Bildes von Deutschland und den Deutschen. Sein Verständnis von Nation ist die Prämisse, um zu der These der sich abschaffenden Deutschen überhaupt zu kommen. Nach seiner Meinung fehle den Deutschen derzeit ein gesunder Selbstbehauptungswillen als Nation, den es aber zwingend braucht, um die benannten Probleme zu lösen. Dieser fehlt seiner Ansicht nach nun aufgrund der dominierenden Weltsicht, denn, Zitat, wir gehen selbstverständlich davon aus, dass nur Individuen eine Persönlichkeit und eine Identität zukommt. Gemeinschaften, Gesellschaften, Völker dagegen, überhaupt alle sozialen Organisationsformen, haben nach der herrschenden Auffassung keinen über das Individuum hinausweisenden Wert. Sarrazin aber weist sehr wohl Gemeinschaften einen eigenen Wert zu, was mit seinem Verständnis von Nation korrespondiert, und das ist ein völkisches. Zitat, Deutschland schafft sich ab. Welch eine absurde Befürchtung, mögen viele denken, wenn sie dieses solide Land mit seinen 80 Millionen Einwohnern in der Mitte Europas betrachten. Die Städte, die Industrie, die Autos, Handel und Wandel leben und treiben. Ein Land aber ist das, was es ist durch seine Bewohner und deren lebendige, geistige sowie kulturelle Traditionen. Ohne die Menschen wäre es lediglich eine geografische Bezeichnung, die Deutschen aber schaffen sich allmählich ab. Zitat Ende. Mit diesen Deutschen meint er explizit die Nachfahren der 1965 in Deutschland lebenden Bevölkerung, vor der ersten Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte. Wenn Sarrazin von der Bevölkerung spricht, die ausstirbt, von den Deutschen, die sich abschaffen, meint er Blutsdeutsche, die autochthone Bevölkerung, wie er es durchgängig in seinem Buch nennt. Das Volk nach Abstammungsprinzip. Diese auf Abstammung beruhende deutsche Bevölkerung mit ihren daraus erwachsenen, lebendigen, geistigen und kulturellen Traditionen sind Deutschland. Die deutsche Nation kann sich aufbauend auf diesen Traditionen aber nur entfalten, wenn diese Deutschen sich selbst als Nation begreifen, wenn sie ihr, entgegen der herrschenden Weltsicht, einen über sich selbst hinausweisenden Eigenwert zusprechen und daraus Motivation, Stolz, aufopfernde Leidensfähigkeit, kurz eben einen gesunden Selbstbehauptungswillen als Nation entwickeln. Darum geht es Sarrazin, das ist sein Anliegen und aus dieser Sicht speist sich letztendlich seine Sorge. Die dem deutschen Volk eigenen geistigen und kulturellen Traditionen, die Sarrazin nun ausgemacht zu haben meint, sind Stabilität, Intelligenz und Tüchtigkeit. Verbunden ist diese Zuschreibung positiver Merkmale mit einem entsprechenden Geschichtsbild. Er schreibt, die Bundesrepublik der frühen 50er Jahre war ein sehr modernes Staatswesen. Nach den zwei verlorenen Kriegen hatten sich katastrophalen Folgen gezeigt. Die Institutionen waren zerstört, die Traditionen in Frage gestellt und die Bevölkerung durch Flucht und Vertreibung durcheinandergewirbelt. Doch die spezifischen deutschen Stärken, ein hoher Standard in Wissenschaft, Bildung und Ausbildung, eine leistungsfähige Wirtschaft und eine qualifizierte Bürokratie waren durch die Katastrophe des Krieges und die Zerstörung der Infrastruktur erstaunlich wenig beeinträchtigt worden. Die Angehörigen der Führungsschichten und der Bürokratie waren zu 90% willige Helfer der Nazi-Diktatur gewesen. Das wirkte sich aber keineswegs auf ihre Effizienz beim Wiederaufbau aus, warum auch. Ganz und gar ungebrochen und durch die Katastrophe und die Chance zum Wiederaufbau sogar noch angestachelt, waren die traditionelle deutsche Fleiß und der Hang zum Tüfteln und Verbessern. Zitat Ende. Sarrazin lobt also die schnell gewachsene deutsche Wirtschaft, basierend auf den spezifischen deutschen Eigenschaften, ohne zu erwähnen, dass die Kapitalakkumulation möglich war aufgrund dessen, dass eine tatsächliche Bestrafung Deutschlands durch die Alliierten nicht stattfand und die BRD finanzielle und ökonomische Unterstützung erfuhr. Ausgehend von dieser Prämisse eines völkischen Verständnisses der deutschen Nation als übergeordnetes Prinzip argumentiert er seine Grundthese der Abschaffung und seine Lösungsvorschläge. Er argumentiert dabei rassistisch und zwar in einer Verquickung aus ethnisch-völkischen und kulturellen Zuschreibungen, biologistisch und sozialdarwinistisch. Seine Lösungsvorschläge sind Eugenik. Sarrazin argumentiert rassistisch, wenn er Mentalitäts- und Intelligenzunterschiede nicht zwischen einzelnen Individuen, sondern zwischen Völkern feststellt und essentialisiert. Also bestimmte Merkmale festschreibt, entweder an die Genetik oder die Kultur gebunden. Soziale Unterschiede werden naturalisiert und so gerechtfertigt. Rassismus wird als Ideologie der Ungleichheit und als gesellschaftliches Ordnungssystem wirkmächtig. So führt Sarrazin über ein ganzes Kapitel sein Bild von Gesellschaften oder vielmehr Völkern aus. Er hält fest, dass es zähe Elemente gesellschaftlicher Stabilität gibt, die über lange Zeiträume dem Wandel trotzen. Dazu zählen regionalen und nationalen Eigenheiten der Völker. Diese seien nun zurückzuführen sowohl auf eine biologische als auch eine kulturelle Evolution. Und das funktioniert so. Zunächst gibt es genetisch bedingte Unterschiede in Intelligenz und Temperament. Im Großen und Ganzen aber werden alle Menschen mit grundsätzlich ähnlichen Dispositionen zum Leben geboren. Das ist die biologische Evolution. Sie gibt dem Menschen eine angeborene Verhaltensbreite mit und innerhalb dieses biologischen Rahmens vollzieht sich noch eine variationsreiche kulturelle Evolution. Beide Elemente müsse man laut Sarrazin gemeinsam betrachten, um menschliches Verhalten und seine Entwicklung zu erklären. Sarrazin geht davon aus, dass es große Unterschiede in der durch kulturelle Evolution hervorgebrachten Mentalität der Völker gibt. Das beträfe nicht nur traditionelle Bindungen, religiöser und anderer Art, sondern auch die normative Innen- und Außenlenkung, Loyalitätsstrukturen, Maßstäbe sozialen Rangs, den Antrieb für Fleiß, Eigeninitiative und materielle Orientierung. In diesen Mentalitäten sieht er dann auch die Ursache für die unterschiedlichen Entwicklungsstände von Staaten, Gesellschaften und Volkswirtschaften. Besondere Zuspitzung erfährt dieses Bild von Gesellschaften und deren Entwicklungspotenziale in Bezug auf Intelligenz, weil die sei ja im Wesentlichen genetisch festgelegt. Und die Grundthese, die Sarrazin nachzuweisen sucht, ist ja, dass die Deutschen als Volk, wie eben geschildert, nicht nur weniger werden, sondern vor allem auch dümmer und dies durch die Geburtenfreudigkeit der eigenen dummen Unterschicht und der kulturell oder genetisch bedingt dummen Migranten. Er gesteht Bildung nur einen begrenzten Einfluss auf die Intelligenz von Individuen und damit auf das intellektuelle Potenzial einer Gesellschaft zu. 50-80% der Intelligenz seien vererbt, der Rest umweltbedingt. Das heißt, wie er in einem Interview mit Zeit Online sagt, der Beitrag auch der besten Bildung wird durch die angeborene Begabung und den Einfluss einer bildungsfernen Herkunft begrenzt. Ich könnte dazu auch Darwin zitieren. Diese bildungsferne Herkunft, die offenbar keine Umweltbedingung ist, meint, wenn man dem Interview weiter folgt, eine kulturell bedingte mangelnde Bildungsbereitschaft und fehlender Bildungsehrgeiz. Dies findet sich eben ganz besonders bei Migrantinnen aus islamischen Ländern. Allein auf die Mentalität will sich Sarrazin da aber nicht festlegen, wenn er schreibt, die kulturelle Fremdheit muslimischer Migranten könnte relativiert werden, wenn diese Migranten ein besonderes qualifikatorisches oder intellektuelles Potenzial verhießen. Das ist aber nicht erkennbar. Anzeichen gibt es eher für das Gegenteil. Und es ist keineswegs ausgemacht, dass dies ausschließlich an der durchweg bildungsfernen Herkunft liegt. So spielen bei Migranten aus dem Nahen Osten auch genetische Belastungen, bedingt durch die dort übliche Heirat zwischen Verwandten, eine erhebliche Rolle und sorgen für einen überdurchschnittlich hohen Anteil an verschiedenen Erbkrankheiten. Zitat Ende. Dieser Satz ist in der 14. Auflage inzwischen gestrichen worden. Diese Entscheidungsunfreudigkeit Sarrazins, ob er sich nun auf Volk und Genetik beziehen will oder auf Kultur und Mentalität, macht eines recht deutlich. Er nutzt es synonym und ist damit auf der Höhe der Zeit, wenn es um rassistische Argumentationsmuster geht. Verzichtet wird auf biologische Kategorien, stattdessen werden Individuen auf ihre Kultur festgelegt. Identisch sind beide Formen darin, dass sie Eigenschaften essentialisieren, Individuen auf ihr Volk oder ihre Kultur festlegen, aus der sie nicht entkommen können. Auf die Frage hin, ob das Problem, dass türkische Schüler weniger Bildungsbereitschaft zeigen, wenn es kulturell bedingt ist, nicht änderbar wäre, antwortet Sarrazin auch folgerichtig. Das kulturelle Problem ist in der Gruppe der muslimischen Migranten verankert und kann gegen deren Willen kaum verändert werden. Ob nun kulturell oder biologisch begründet, Sarrazin schlägt konkrete Konsequenzen vor, um Deutschland davor zu bewahren, sich abzuschaffen. Zur Zuwanderung bleibt ihm da nur eins zu sagen. Die einzig sinnvolle Handlungsperspektive kann nur sein, weitere Zuwanderung aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika generell zu unterbinden. Zuwanderung sieht er generell als der natürlichen Ordnung der Welt zuwiderlaufend. Es gäbe nämlich unaufhebbare menschliche Instinkte. Menschen sind ihrer Natur folgend immer Teil einer Gemeinschaft, gebunden an ein Territorium. Die Kulturleistung der modernen Zivilisation sei nun gewesen, diese Instinkte in staatliche und überstaatliche Organisationen einzubinden, die sich dann instinkthaft nach außen abgrenzen, zum militärischen Schutz, also zum Schutz des Territoriums, und zur Zuwanderungskontrolle, also zum Schutz der Gemeinschaft. Deshalb warnt Sarrazin, Zitat, die natürliche Bevölkerungsabnahme in einem Land oder einer Gruppe von Ländern darf kein Grund zur moralischen oder politischen Rechtfertigung von Immigration und Landnahme sein. Das Territorialprinzip ist unantastbarer Bestandteil staatlicher Souveränität, Seine Beachtung hat eine friedensstiftende Funktion. In der globalisierten Welt können Kapital und Güter frei fließen. Doch es ist ganz undenkbar, dass dies auch für Arbeitskräfte gelten soll. Denn an diesen hängen Familien, Gesellschaften und Völker. Das abendländische Europa würde, alternd und schrumpfend wie es ist, in seiner kulturellen Substanz auch gar nicht überleben. Da Sarrazin aber nicht so weit gehen will, hier bereits lebende Migrantinnen auszuweisen, schlägt er Maßnahmen zur Verbesserung und Beschleunigung der Integration vor, die aus Fordern und Strafen bestehen. Gefordert wird Integration als Assimilation und meint bei ihm Beherrschen der Sprache, Ausübung einer Arbeit, Bildungsehrgeiz für die Kinder, kurzum Deutsch zu werden, wie er schreibt. Wer sich verweigert, wird bestraft, und zwar durch Streichung von Transferleistungen bis hin zur Ausweisung. Denn, und da sind wir wieder bei seinen Grundanliegen, Zitat, für mich ist es wichtig, dass Europa seine kulturelle Identität als europäisches Abendland und Deutschland seine als Land mit deutscher Sprache wahrt, als Land in Europa, vereint mit den umgebenden Franzosen, Niederländern, Dänen, Polen und anderen, aber doch mit deutscher Tradition. Dieses Europa der Vaterländer ist säkular, demokratisch und achtet die Menschenrechte. Soweit Immigration stattfindet, sollten die Migranten zu diesem Profil passen, beziehungsweise sich im Zuge der Integration anpassen. Ich möchte, dass meine Urenkel in 100 Jahren noch in Deutschland leben können, wenn sie dies wollen. Ich möchte nicht, dass das Land meiner Enkel und Urenkel zu großen Teilen muslimisch ist, dass dort über weite Strecken türkisch und arabisch gesprochen wird, die Frauen ein Kopftuch tragen und der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine bestimmt wird. Wenn ich das erleben will, kann ich eine Urlaubsreise ins Morgenland buchen. Aber wie schon erwähnt, führt Sarrazin die Verdummung Deutschlands nicht nur auf Migranten zurück, sondern diese verstärkten nur eine Entwicklung, die seit den 60er Jahren zu einer Minderung der durchschnittlichen Intelligenz des deutschen Volkes führe. Was er ausgehend von seinem Befund vorschlägt und wie er argumentiert, ist biologistisch und folgt einer sozialdarwinistischen, sozialchauvinistischen Ideologie, die Menschen nach ihrer Verwertbarkeit, Nützlichkeit, moralischen und intellektuellen Eignung für die Produktivität einer Gesellschaft einteilt und je nachdem befördert oder ausgrenzt. Für ihn ist die Unterschicht nicht sozial benachteiligt, sondern genetisch bedingt dümmer als die Oberschicht. Es handele sich um eine negative Auslese. Diese würde durch staatliche Alimentierung gefördert. Die falschen Anreize in Familien, Bildungs- und Sozialpolitik hätten bei einem Teil der Bevölkerung, ganz im Sinne seiner Ausführungen zur kulturellen Evolution, zu einem Verlust der deutschen Eigenheiten geführt und eine Mentalität der Bildungsferne und Arbeitsabstinenz befördert. Eine negative Auslese entdeckt Sarrazin auch in Bezug auf die Zuwanderung nach Deutschland. Denn die üppigen Zahlungen des deutschen Sozialstaats zögen zuerst eine negative Auslese von Zuwanderung an und begünstigten dann auch noch deren Fruchtbarkeit. Das Transfersystem ziehe auf diese Weise die migrantische Unterschicht von morgen heran. Seine Vorschläge zum bewussten steuernden Eingriff in die Entwicklung der Bevölkerung, wie sie exemplarisch in der Überschrift zu Kapitel 8 zum Ausdruck kommen, Demografie und Bevölkerungspolitik, mehr Kinder von den Klugen, bevor es zu spät ist, sind nichts anderes als Eugenik. Sein Programm ist erstens Geburtenkontrolle bzw. Beeinflussung der Fertilität durch Förderung der Ehe, selektiven Einsatz von Elterngeld, die Reduzierung oder Streichung von Kindergeld und Sozialgeld, damit nicht die falschen Anreize erhalten, Kinder zu bekommen. Im Gegenzug dazu schlägt er Prämien für Akademikergeburten vor. Zweitens, die Minimierung der Unterschicht durch Arbeitszwang als Anreiz zur Arbeitsaufnahme. Eine leistungsfixierte und disziplinierende Bildungspolitik, um der durch falsche Anreize entstandenen Mentalität der Bildungsferne entgegenzuwirken. Drittens, Zuwanderungsstopp und Assimilationszwang für bereits Zugewanderte. Wie sind das Buch und die darin vertretenen Thesen nun diskutiert worden im Anschluss? Nach den eingangs zitierten Stellungnahmen zog sich die Kritik an Sarrazins Pamphlet recht schnell in die Qualitätszeitungen zurück, die sich daran machten, seine Thesen und Fakten zu prüfen und zu widerlegen. Aus diesem Faktencheck ergab sich in der Regel, aber allenfalls, dass man das so nicht sagen könne, aber Sarrazin sehr wohl richtige Punkte anspricht. Schirmacher interpretierte ihn in der FAZ als Ghostwriter einer verängstigten Gesellschaft und seine biologistische Argumentation als Ausdruck der Ratlosigkeit angesichts der desaströsen Entwicklungen. In der öffentlichen Debatte, in Leitartikeln, in Feuilletons, Talkshows und Leserbriefen war viel davon zu hören und zu lesen, dass sie sich traue, die Wahrheit zu sagen. Als Kämpfer für die Meinungsfreiheit unter dem Motto, man wird doch wohl noch sagen dürfen, präsentierte sich Sarrazin. Die Politik aber wolle den Sprecher der schweigenden Mehrheit mundtot machen. Sein Buch gilt als Tabubruch. Darin erschöpfte sich dann weitestgehend die Diskussion um das konkrete Buch. Die Debatte setzte sich dann jedoch fort, und zwar an den von Sarrazin ausgemachten Problemfeldern und auch unter den von ihm eingebrachten Vorzeichen. Es ging um Zuwanderung, Integration und Sozialpolitik. Auf politisch-institutioneller Ebene fand die sogenannte Integrationsdebatte als deutsche Identitätsdebatte ihre x-te Neuauflage. Seehofer und Merkel erklärten Multikulti für tot und beschwören einmal mehr die deutsche Leitkultur und den eigenen Kulturkreis. Die CSU folgt Sarrazins Vorschlag, jede Zuwanderung aus dem sogenannten muslimischen Kulturkreis zu stoppen, während die FDP nur noch hochqualifizierte Fachkräfte zulassen will. Sogenannten Integrationsverweigerern wird mit vorgeschlagenen Sanktionen bis zur Nichtverlängerung des Aufenthalts der Kampf angesagt. Parteiübergreifend entdeckt man das Problem der deutschen Feindlichkeit, das vor allem auf deutschen Schulhöfen grassiere. Und nicht nur einige Vorschläge Sarrazins zu Integration und Zuwanderung fanden Eingang in die Debatte und in konkrete Gesetzesentwürfe. Auch seine sozialpolitischen Vorschläge sind zum Teil auf den Weg gebracht, zum Beispiel die Streichung des Elterngelds für Hartz-IV-Empfängerinnen. Auf gesellschaftlicher Ebene sprechen die Verkaufszahlen des Buches und die auf Lesereise gefüllten Hallen zunächst für sich. Der Zuspruch zu Sarrazins Thesen ist nicht nur in verschiedenen Umfragen sichtbar geworden, in denen immer ein Wert von um die 50% erreicht wurde, sondern auch in unzähligen Leserbriefen. Die Reaktionen machten Land auf, Land ab den Eindruck eines regelrechten Dammbruchs. Das vermeintliche Tabu war ja gebrochen, endlich hat es mal jemand laut und deutlich gesagt und dann auch noch ein Ex-Finanzsenator, ein SPDler, ein Bundesbankvorstand. Dann muss doch einfach richtig sein, was man selbst schon immer zu wissen glaubte. So werden bestehende Ressentiments befeuert und dass diese in der Bevölkerung weit verbreitet sind, haben gerade erst wieder die Studie Die Mitte in der Krise oder die aktuelle Heidmeier-Studie gezeigt. In einer sächsischen Studie stimmte jeder Fünfte der Aussage zu, dass Deutsche solle rein erhalten und Völkervermischung verhindert werden. Und auch alltägliche Diskriminierungen und immer wieder stattfindende rassistische Angriffe sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, dass wir es keineswegs mit einer Gesellschaft zu tun haben, in der Rassismus bereits der Vergangenheit angehört. Ja, vielen Dank, Andrea. Ja. Für diese Nachzeichnung der Thesen, aber auch der quasi der Aufnahme dieser Thesen in der Gesellschaft. Du hast ja nachgezeichnet, dass Sarrazin das Problem quasi in der Bedrohung der natürlichen Abstammungsgemeinschaft der Deutschen sieht und hast herausgearbeitet, sowohl biologistisch rassifizierende Muster, die er benutzt, kulturalistischen Rassismus, aber auch Sozialdarwinismus. Also kann man jetzt von so einer, was wie einem Klassenrassismus, stelle ich jetzt mal in den Raum, vielleicht ausgehen. Du hast aber auch gezeigt, dass in der Debatte über die Unterschichten dann niemand mehr geredet hat, sondern es zu einer, quasi die Thesen von Sarrazin eingegangen sind in den gesellschaftlichen Diskurs um Zuwanderung und Integration. Und dabei bestimmte Zuwandererinnen nur als Integrationsproblem konstruiert werden, nämlich solche, die sich selbst als muslimisch wahrnehmen, beziehungsweise die irgendwann mal aus muslimischen Ländern eingewandert sind, beziehungsweise deren Familien. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Übergang zu dem Beitrag jetzt von Markus und Lothar, die sich die Frage stellen, wie genau diese Problemkonstruktion von links zu bewerten ist und zu diskutieren ist und welche Fallstricke es da gibt. Okay. Ja, vielen Dank. Doris, weil du am Anfang ein bisschen spekuliert hast, aus welchem Grund wir heute überhaupt da sind, möchte ich also dieses Geheimnis erstmal lüften. Es hat sich ja bis zu uns nach Stuttgart rumgesprochen, dass es im Coney Island ein paar Auseinandersetzungen gibt. Und als uns dann der Hilferuf ereilte, da haben wir selbstverständlich alles liegen und stehen lassen, weil was tun wir als gute Stuttgarter am liebsten? Wir wollen schlichten. Okay, also bevor ihr jetzt Angst habt, dass wir euch hier den Geißler machen, kommen wir einfach mal zur Sache und Markus fängt. Muss auf Flugblätter hinweisen? Auf unsere Flugblätter hat, glaube ich, also, Doris. Habe ich schon hingewiesen. Hat schon. Und das war jetzt nicht abgesprochen. Das war natürlich nicht abgesprochen, das wäre sehr langweilig. Okay. Hi. Ich versuche vielleicht mal zunächst den Übergang zu machen von Sarrazin, der Sarrazin-Debatte und unserem Vortrag oder unserem Text, den Lothar und ich verfasst haben oder eigentlich immer noch verfassen, der eigentlich nicht primär was mit Sarrazin zu tun hat, sondern der im weitesten Sinne um Moslemhass, antimuslimisches Ressentiment geht und eben den linken Umgang mit diesem Ressentiment. Ich glaube, ich kann da gerade anknüpfen an den Vortrag von Andrea und eigentlich auch davon ausgehen, dass es eigentlich auch einigermaßen klar ist. Ich möchte trotzdem noch mal kurz vielleicht ein paar wesentliche Elemente von Sarrazin benennen, um anschließend dann eben auch einzuschränken, auf was wir uns fokussieren. Also, ich würde sagen, zunächst einmal hat das Buch ja einen vielversprechenden Titel. Mehrere gute Thesen stehen drin, ich komme nachher noch auf eine andere. Jedenfalls, wesentliche Elemente sind eben, dass er verschiedene Feindbilder konstruiert oder eben darstellt. Also einmal das Feindbild Türken, Araber oder Menschen aus dem Mittleren und Nahen Osten. Das Feindbild, würde ich behaupten, erinnert doch stark an eben den Rassismus. Dann das Feindbild Moslems andererseits, das sich, zumindest glauben wir, nicht einfach so mit dem Begriff Rassismus fassen lässt, weil es nicht in diesem Begriff aufgeht. Er hat vor allem auch ganz allgemein das Feindbild der Unterschicht, der Unproduktiven, der Nutzlosen. Das ist quasi auch herkunftsunspezifisch zunächst einmal. Man könnte an Sarrazin auch seine pseudowissenschaftliche Referenz kritisieren oder seinen pseudowissenschaftlichen Umgang mit Literatur. Aber man könnte auch genauso zu Recht überhaupt diese Literatur, auf die er sich beziehen kann, in Frage stellen, nämlich verschiedene Strömungen wie eben die biologische Psychologie oder die Neurowissenschaften, die eben bestimmte soziale Phänomene auch eben naturalisieren oder essentialisieren. Man könnte an Sarrazin auch kritisieren, dass er eben nur an die bloße Unmittelbarkeit, also an die bloße Empirie anknüpft und die Empirie, also die bloße Erscheinungsform, für ihr Wesen hält und dementsprechend eben auch das Soziale biologisiert oder essentialisiert. Man könnte auch kritisieren, und das hängt mit dem Rassismus zusammen oder eben auch mit dem Feindbild der Unterschicht, dass bei ihm, er macht ja dieses große Produktivitätsgefälle auf, nämlich einmal die Produktiven und die Unproduktiven. Und bei ihm erscheint also die Inwertsetzung der wahren Arbeitskraft als Inwertsetzung des Menschen selbst. Man könnte an Sarrazin auch kritisieren, seine generelle Lust- und Genussfeindlichkeit, seinen Kampf gegen Müßiggänger oder gegen seine rigide Sexualmoral auch. Oder man könnte auch kritisieren seine staatsaffirmative Ideologie, die eben unbedingten Konformismus einfordert, nicht nur mit der kapitalistischen Gesellschaft, sondern eben auch mit dem eigenen Staat. Und man könnte auch, wurde ja auch schon ausgeführt, seinen Kulturpessimismus kritisieren, nämlich Sarrazins Kulturpessimismus expliziert die Angst vor einer Zersetzung Deutschlands von innen und außen. Ein kultureller Niedergang und eine Degeneration eines einstmals als kulturell über- oder hochwertig imaginierten Deutschlands. Von innen findet die Zersetzung durch die Unterschicht und ihre höhere Geburtenrate statt. Mit der Unterschicht sind dabei bei Sarrazin zwangsläufig ein niedriges Bildungsniveau, mangelnde Leistungsbereitschaft und mangelndes Leistungsvermögen sowie eine niedrige Intelligenz verbunden, woraus ebenso zwangsläufig deren Unproduktivität resultiere. Sarrazin stellt fest, Zitat, es gibt auch keine Methode, diese Leute vernünftig einzubeziehen. Und er schlussfolgert, wir alle werden deshalb immer dümmer. Und an der Stelle muss das offensichtlich das Naheliegende gesagt werden. Wenn man sich die Zustimmungsraten zu Sarrazins Thesen anschaut, dann hat er auch da wieder mal recht. Von außen findet die Zersetzung durch muslimische Einwanderer und Migranten, insbesondere arabischer oder türkischer Herkunft, statt. Auch hier greift Sarrazin zum demografischen Argument. Sie, also 70% der türkischen und 90% der arabischen Bevölkerung, würden ständig neue kleine Kopftuchmädchen produzieren. Hier wird auch übrigens in eins gesetzt eben die Herkunft und eben die werden automatisch zu Produzenten von Kopftuchmädchen, also auch weitestgehend zu Produzenten von Muslimen oder selbst als Muslime identifiziert. Die Zuschreibungen dabei an die Unterschicht, aber das kommt auch später nochmal genauer. So nochmal ganz kurz die Zusammenfassung, die wesentlichen Punkte, oder die ich für wesentlich halte. Und jetzt die Überleitung eben zu unserem Text. Anders als hier heute Abend war und ist die Sarrazin-Debatte im Mainstream geprägt von einer lächerlichen Hilflosigkeit im Umgang mit seinen kruden Thesen, die bezeichnend ist für eine breite Öffentlichkeit, aber wie ich denke auch für Teile der Linken, die versäumt hat, sich konkrete, konsistente, gerade nicht beliebig weit gefasste Bestimmungen von Begriffen zu erarbeiten, wie eben von Rassismus, Moslemhass, Antisemitismus oder auch Islamismus. Man könnte auch hinzufügen, wurde auch schon angesprochen, der einzige Begriff, der dann doch stark diskutiert wurde, war eben der Begriff der Integration. Doch der Begriff der Integration hat sich beschränkt auf den Begriff der Zurichtung des Einzelnen, und der zielt eben, wenn im Mainstream von Integration die Rede ist, dann zielt das primär auf die Integration in den Betrieb, also in den Verwertungsprozess, und auf die Unterordnung unter das Wohl Deutschlands. Die Überleitung von Sarrazin zu unserem Thema lässt sich vielleicht wie folgt herstellen. Sarrazin attackiert auf einer ganz allgemeinen Ebene, herkunftsunspezifisch könnte man sagen, Menschen, die für den Verwertungsprozess irrelevant sind, die ökonomisch überflüssig sind. Seine Aufgeregtheit zielt dabei nicht auf die kapitalistischen Verhältnisse, die die Degradierung der Einzelnen zu bloßen Anhängseln aus sich heraus produziert, sondern im Konformismus mit dem Ist-Zustand richtet er sich gegen den Menschen selbst, der als überflüssig oder unproduktiv erscheint und damit als nutz- und wertlos erscheint. Als biologisches, unveränderbares, essentialistisches erscheint bei ihm, was sich sozial einst konstituiert hat. Aus der Essentialisierung speist sich die Angst vor der Degeneration der Gesellschaft, der Abschaffung Deutschlands oder vor dem Untergang des Abendlandes, wie Oswald Spengler einst formulierte. Doch Sarrazins Hetze bleibt im Ernstfall nicht herkunftsunspezifisch. Dass Sarrazins Hass auf die Unproduktiven sich im Ernstfall, und man könnte jetzt natürlich im Ernstfall den Begriff problematisch finden, weil natürlich für viele Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft der Ernstfall ein Dauer- oder die Gesellschaft ein permanenter Ernstfall ist. Jedenfalls nennen wir es Ausnahmezustand, also im Ausnahmezustand einer regressiven Krisenverarbeitung, die sich nicht nur in Wort, sondern auch in Tat Geltung verschafft, vor allem gegen Menschen mit Migrationshintergrund richtet. Das lässt sich auch schlicht daran erkennen, dass die autochthone Unterschicht nicht einfach abgeschoben werden kann. Und Sarrazin, ein Zitat, wird das, glaube ich, auch deutlich. Die Schulen müssen von unten nach oben anders gestaltet werden. Dazu gehört, den Nichtleistungsträger zu vermitteln, dass sie ebenso gerne woanders nichts leisten können. Zwar ließe sich hier formulieren, die Sarrazin-Hetze nach unten passt zur Sarrazin-Hetze nach außen. Auch inhaltlich. Die Unterschicht, sie fickt Sarrazin zu viel. Ihre Potenz erscheint bedrohlich, sie selbst erscheint als sexuell, unproduktiv, dumm, minderwertig, faul und müßiggängerisch oder auch überfressen. Hier bieten sich dann auch Gemeinsamkeiten mit dem Rassismus und dem antimuslimischen Ressentiment, worauf wir später kommen. Doch über die gewöhnlich entwürdigenden Zumutungen, denen die Unterschicht ausgesetzt ist, richten sich bekanntermaßen darüber hinaus gehende Zumutungen an jene, die nicht nur sozial, sondern auch räumlich ausgegrenzt werden können. Insbesondere eben bei Sarrazin, Araber, Türken und Muslime. Unser Vortrag im Folgenden fokussiert also auf das, was wir antimuslimisches Ressentiment nennen und was wir auch versuchen herzuleiten. Also antimuslimisches Ressentiment, wir benennen den Moslemhass und eben den linken Umgang mit diesem Phänomen. Und da zeigen wir jetzt verschiedene Holzwege gleich auf. Also wir nennen das Holzwege, verschiedene Holzwege linker Kritik im Umgang mit diesem Ressentiment. Der Vortrag basiert ganz allgemein erstmal auf einer Auseinandersetzung mit dem Buch, das wir schon vor langer Zeit mal angefangen haben, von Kai Sokolowski, Feindbild Moslem. Kennt jemand? so ein knappes Jahr alt, Feindbildmuslim. Genau. Dass wir stellenweise natürlich richtig fanden, auch mit dem Anspruch, die besorgniserregenden Verhältnisse zu thematisieren. Zugleich hatten wir eben aber auch einige zentrale Kritikpunkte. Und wer sich, oder ganz generell, wer sich die Homepage von Politically Incorrect, wer sich die Statements von Pax Europa, wer sich die Bild-Zeitung oder den Spiegel anschaut, er kommt nicht umhin, zumindest so weit Sokolowski zuzustimmen, dass es wachsende Ressentiments speziell gegen Muslime auch gibt. Also nicht nur gegen Araber und Türken, sondern eben auch speziell gegen Muslime. Und insofern, das konstatiert Sokolowski zu Recht. Aber die Erklärungsversuche und die theoretische Analyse bei ihm geht fehl, weil er einige in der Linken weit verbreitete Holzwege aufsitzt, die verschiedene Feindbilder sowie Kritik und Ressentiment konfundieren, begrifflich ungenau sind und beim Versuch, Rassismus entgegenzuarbeiten, Religionskritik gleich mit entsorgen. Und ich glaube, wir fangen mit den Holzwegen an. Ja. Also der erste Holzweg, der uns da so auffällt, wäre das Verständnis von Antisemitismus als einem Vorurteil unter vielen. Also ein oberflächliches Verständnis von Antisemitismus. Wenn wir jetzt uns in den finsteren Gefilden der linken Landschaft Stuttgarts und Umgebungen bewegen würden, denen wir nun dank eurer Einladung kurzfristig mal entfliehen konnten, dann müssen wir über dieses Thema vermutlich etwas länger reden als hier, da unser Bild von den Leipziger Verhältnissen aber jedenfalls bis zum Moment noch ungetrübt ist, machen wir das vielleicht etwas kürzer. Ich will nur noch einmal einfach darauf hinweisen, dass eigentlich immer in diesem verkürzten oder oberflächlichen Antisemitismusverständnis eine sehr oberflächliche Kapitalismusanalyse oder Analyse der warenproduzierenden Gesellschaft, die ja dann oft gar nicht so heißt, gemacht wird. Auch Sokolowski macht das beispielhaft. Ich zitiere, also an den kapitalistischen Verhältnissen hält er für wesentlich wörtlich, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sich an der Macht der wenigen über die meisten und daran sämtliche Ressourcen zu erschöpfen, um diese Macht zu erhalten, ausrichten. Also die Analyse der unpersonalen Herrschaft des automatischen Subjekts in der warenproduzierenden Gesellschaft, das ist einfach nicht sein Ding. Er formuliert dann auch in bestem Attackdeutsch, setzt er also die Globalisierung, sagt er, oder besser der globale Triumphzug der neoliberalen Ideologie. Also, und wenn das liest man übrigens in diesem Ding ganz gegen Ende. Ja? Also man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, woher hat er eigentlich seinen guten Antisemitismusbegriff? Und wenn er aber am Schluss man liest, wie er eigentlich so Kapitalismus versteht, dann wird einem eigentlich einiges klar daran. Also dieses ganze Phantasma vom Kampf der verschlagenen Raffgier gegen die ehrliche Arbeit, vom Übermenschen quasi, der mittels seiner Macht über das Geld die Welt beherrscht, die Gleichsetzung überhaupt von Juden mit dem Geld, das alles, also dieser, man könnte auch sagen, dieser spontan unreflektierte Aufschrei gegen die Verhältnisse, der irgendwo immer mit diesem Bild von den schaffenden Raffenden beginnt, egal wie man es nennt. Die meisten wissen ja, dass man das heute nicht mehr sagen darf, aber man nennt es dann, es können dann auch mal die Ackermänner oder die Heuschrecken sein und so, aber es beginnt immer mit diesem Bild, dieser Bauch-Antikapitalismus, und wo er endet, also wie das enden kann, ist bekannt. Also dieser ganze, diese ganze Sicht ist Sokolowski und vielen auch fremd. Und nur deswegen, weil man eben die Spezifik des Antisemitismus nicht kapiert hat, nur deswegen kann man dann auch zu so einem wirklich kruden Schluss kommen und den Antisemitismus gleichsetzen mit dem, was man dann heute Anti-Islamismus nennt, was wir für einen falschen Begriff halten, einen nicht zielführenden Begriff. Dazu werden wir auch noch was, denke ich, noch näher etwas sagen. Spannend ist auch, dass in dem Moment durchaus bei Sokolowski und bei anderen dann auf einmal auch das Wort vom Antisemitismus ohne Juden fällt. Und es könnte ja spannend sein, wenn man dann auf strukturellen Antisemitismus zu sprechen käme, aber es läuft ganz anders. Der Antisemitismus ohne Juden wird dann so interpretiert, das sind ja jetzt die Moslems. Ja, das sind das, was früher die Juden waren, sind jetzt die Moslems. Und in dem Zusammenhang darf dann auch Wolfgang Benz nicht fehlen, der ja also beweist, dass man in Deutschland sogar Leiter eines Zentrums gegen Antisemitismusforschung sein kann, ohne Wesentliches von seinem Gegenstand kapiert zu haben. Und der wirklich also sein Institut auch ganz offen eines für Vorurteilsforschung nennt. Also er ist, also Sokolowski mag ihn sehr. Es ist auch im Anschluss ein langes Interview mit ihm drin. Und er meint dann, also er kommt dann wirklich zu dem Schluss, dass es einen Schutzwall in diesem Land hier gegen den Antisemitismus gäbe und der wörtlich sorgt dafür, dass Antisemitismus in diesem Land geächtet wird und geächtet bleibt. Er bringt es auch fertig, zwei Seiten über Israel zu reden, der Wolfgang Benz, um kein Wort zum Antizionismus zu sagen. So, das war mal unser erster Holzweg, ne? Genau. Ja, der zweite Holzweg, der beschäftigt sich mit dem Begriff der Islamophobie, also eben mit einer Kritik an diesem Konzept Islamophobie. Anstatt eben Kritik zu üben am antimuslimischen Ressentiment, wie wir das nennen, wird der Begriff Islamophobie verwendet. Zunächst einmal nochmal, natürlich, wenn man sich so Homepages wie von Politically Incorrect anschaut, ist eine zunehmende kulturalistisch aufgeladene Fremdenfeindlichkeit oder auch Feindlichkeit gegen Muslime festzustellen. Und insofern es sich bei diesem Phänomen um ein eigenständiges und entsprechend einzigartigen Inhalten und Funktionen handelt, ist eine separate Bezeichnung tatsächlich unumgänglich. Aber daraus einen Anti-Islamismus oder eine Islamophobie zu konstruieren, deutet auf die tiefe Verwirrung eines Linken, also in unserem Fall Sokolowski, aber stellvertretend natürlich auch für andere, deutet auf die tiefe Verwirrung eines Linken hin, der sich in seinem Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ohne mit der Wimper zu zucken einen Kampfbegriff religiöser Fanatiker unterjubeln lässt. Relevant wurde der Begriff, also relevant deshalb, weil seine Entstehungsgeschichte schon weiter zurückreicht, aber relevant wurde der Begriff nach der iranischen Revolution 1979, als die dortigen Mullahs mit jedem Begriff vor allem Frauen verurteilten, die sich islamischen Praktiken widersetzten, und konkret war das zunächst einmal die Zwangsverschleierung. Allgemein allerdings wurde der Begriff dann auch verwendet bei Verstößen gegen islamisches Recht wie Homosexualität, Ehebruch oder auch Blasphemie. In diesem Sinne nutzt also dieser Begriff vor allem islamischen und islamistischen Kräften, die sich als Opfer stilisieren können und nicht einer an Aufklärung und Emanzipation interessierten Linken. Also der dient dieser Begriff gerade nicht. Er fungiert realiter als Kritikverbot einer Religion. Wenn das nicht die Absicht war derjenigen, die diesen Begriff benutzen, so müssen sie sich zumindest den Vorwurf gefallen lassen, begrifflich ungenau zu sein oder zumindest unvorsichtig zu sein. An der Stelle möchte ich vielleicht mal eine Analogie aufmachen. Klaus Faber verwendet den Begriff der Christianophobie. Und welche Linke käme denn auf die Idee, Kritik am Christentum mit dem Verweis der Christianophobie abzuwehren? Ließe sich analog nicht auch eine Christianophobie erkennen bei einigen islamischen Strömungen und islamischen Staaten, in denen Christen bestenfalls geduldet werden? Aber um natürlich keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das soll jetzt kein Plädoyer für den Begriff Christianophobie sein, sondern nur die Absurdität dieses Begriffes aufzeigen. Als Islamophob werden hemmungslos auch all jene bezeichnet, die berechtigte Kritik am Islam und islamischen Gesellschaften üben. Oder eben auch am Islamismus. Über jene, die heute dem Vorwurf der Islamophobie ausgesetzt sind, ist damit wenig oder gar nichts gesagt. Der Vorwurf der Islamophobie hingegen sagt vielmehr etwas aus über diejenigen, die den Vorwurf erheben. Sie sind nämlich überwiegend islamophil. Kulturrelativisten und Beschützer religiöser Befindlichkeiten und Traditionen. Anstatt sich eben an der Freiheit dessen zu orientieren, was einzig schützenswert ist, nämlich des Individuums. Sie konfundieren nicht nur Kritik an religiösen Denkformen und Praktiken mit der Stigmatisierung von Muslimen, sondern stellen all den Unsinn, welcher sich Kultur, Religion oder Tradition nennt, ganz ohne inhaltliche Betrachtung und Bewertung ohne einen im Sinne der Aufklärung, ohne eine im Sinne der Aufklärung notwendige Kritik über die Freiheit und Entfaltung der Einzelnen. Islamophobie und auch der Begriff des Anti-Islamismus, wie Sokolowski ihn gebraucht, sind Kampfbegriffe, die jede Kritik an islamistischen Zuständen diskreditieren und dabei die notwendige Religionskritik gleich mit entsorgen. Und gerade in Zeiten des Aufschwungs von Religiosität und Spiritualität und das eigentlich 200 Jahre nach der Aufklärung, wo die Sache doch seit 200 Jahren zumindest im öffentlichen Raum erledigt sein müsste, das verwundert natürlich, wo bleibt denn da die linke Religionskritik? Ein Zitat hier an der Stelle vielleicht von Pascal Bruckner, das ich ganz treffend fand, nämlich: Bis zum Beweis des Gegenteils hat jedermann in einer Demokratie das Recht, Religionen als rückständiges Lügenwerk zu betrachten und sie nicht zu lieben. Offene Gesellschaften setzen auf die friedliche Koexistenz der großen Glaubenssysteme und des Rechts, auf eine freie Meinungsäußerung. Die Freiheit der Religion ist gewährleistet, die Freiheit der Kritik an Religion also ebenfalls. Aber auch bei jenen, die den Begriff Islamophobie meiden, kann die Konfundierung von Ressentiment und Kritik weiter bestehen, wie eine Stellungnahme von Wolfgang Benz zeigt, also auch in diesem Buch. Er sagt, Zitat: Ich habe gelernt, dass es ganz schrecklich und ganz schlimm ist, wenn man islamophob sagt. Ich weiß nicht, warum das so schrecklich schlimm ist, aber man steht dann in einem Lager und muss furchtbar bekämpft werden. Ja, damit wären wir beim nächsten Holzweg, den wir mal überschrieben haben, von der Religionskritik zur Islamkritik. Also man kann auch den umgekehrten Fehler machen, als jetzt mit der Islamophobie. Und man kann, solange linke Religionskritik wieder aufersteht, und diese Wiederauferstehung ist unseres Erachtens dringend notwendig, aber wieder aufersteht in der amputierten Form reiner Islamkritik, verhält sie sich in gewisser Weise nur seitenverkehrt zu dem Islamophobie-Vorwurf. Islamkritik, die nicht gleichzeitig auch Religionskritik sein will, läuft in die Ratzinger-Falle. Ratzinger, der erklärt, dass seine Religion vernünftig sei, Welschwitz. Denn sie muss, denn eine solche isolierte Islamkritik, die keine Religionskritik sein muss, muss Differenzierungen aufmachen zwischen Religionen und über Wesen, über ein angebliches Wesen von Religionen philosophieren, das wir zumindest nicht sehen. Beispielhaft möchten wir auf einen Text von Stefan Griegert verweisen. Jetzt muss ich mal ein bisschen reingucken, dass ich ihn auch richtig zitiere. Der erschien in der Presse vom Januar des Jahres, also in der Wiener Zeitung Die Presse im Januar des Jahres, und heißt: Blutige Praxis, nicht gedankliche Schwulle. Stefan Griegert schreibt darin, also angesichts des Fortbestehens oder der Rückkehr dieses ganzen religiösen Irrsinns, seien es Dalai Lama-Spinner, Islamisten oder evangelikale Kreationisten oder was auch immer. Er schreibt. Ist das Mikro? Mehr ans Mikro schieben? Okay, bin ich zu lang? Okay, gut, dann ist so besser? Ja? Okay, mal das noch ein bisschen so. So, und jetzt kommt Zitat. Also Griegert fordert, Zitat: Sich die Grundlagen der Religionskritik zu vergegenwärtigen. Gleichzeitig kann man aber nicht bei solch allgemeiner Religionskritik stehen bleiben. Es ginge darum, deutlich zu machen, inwiefern Religionen unterschiedlich weit entfernt sind vom Gedanken materialistischer Aufklärung und Kritik. Dass manch religiöse Strömung eine Vermittlung des Glaubens mit der Vernunft anstrebt, während andere die Ratio für reines Teufelszeug halten. Kurz, man müsste die Unterschiede zwischen den Religionen thematisieren, anstatt in einen abstrakten Wald- und Wiesen-Atheismus zu verfallen, dem alles eins ist. Als abstrakter Wald- und Wiesen-Atheist würde ich sagen, es gibt nicht dieses Wesen des Islam, und Stefan Griegert verwickelt sich auch in diesem Text in den klassischen Widerspruch, indem man nämlich alternierend, also wenn man den Text liest, fällt es einem mehr auf, ich hoffe beim Vorlesen kam es auch aus, indem man nämlich immer wieder springt zwischen Religionen und religiösen Strömungen. Und genau da liegt unseres Erachtens das Problem. Also wir sind keine Theologen. Ja, wir vermuten mal, dass es irgendwo auf der theologischen Ebene schon ein paar Unterschiede geben muss zwischen Christentum und Islam, und die man vielleicht vom theologischen Standpunkt auch als wesentlich bezeichnen kann, weil wenn das nicht so wäre, gäbe es ja eigentlich gar keinen Grund, warum die nicht alle in einer großen, netten Gemeinschaft sind. Also die Gründe gibt es sicher, aber das ist, glaube ich, nicht sozusagen unser Problem, oder kann nicht unser Problem sein für die Analyse auch dieses Ressortiments oder der gesellschaftlichen Prozesse oder Krisenverarbeitungsprozesse. Grundsätzlich kann es in allen Religionen die unterschiedlichsten Strömungen und Interpretationen geben. Und ich möchte jetzt einfach mal ein kleines Ratespiel mit euch machen. Ich lese jetzt einfach mal ein paar Weisheiten vor. Die Weisheit Nummer 1 lautet, das sind alles wörtliche Zitate, sagt den Juden, kann ich euch etwas Schlimmeres verkünden als die Vergeltung Gottes? Welche Gott verflucht hat und über welche Erzürnte hat er in Affen und Schweine verwandelt? Weisheit Nummer 2. Ihr Juden seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Weisheit Nummer 3. Ist es aber Wahrheit, dass die Dirne nicht ist Jungfrau gefunden, so soll man sie hinaus vor die Tür ihres Vaters Hauses führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Nächste Weisheit. Und jene Frauen, deren Widerständigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Weitere Weisheit. Wollt ihr euch denn mit Männern abgeben und darüber vernachlässigen, was euer Herr euch in euren Gattinnen geschaffen hat? Nein, ihr seid verbrecherische Leute. Noch eine Weisheit, weil es so schön ist. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen. Desselbigen gleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzet in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande gewirket und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an sich selbst empfangen. Wer mir jetzt sagen kann, welche dieser Weisheiten, entweder unter Sure 26, 165 folgende, unter 5. Mose 20 folgende, unter Römer 1, 26 folgende, unter Sure 5, 61, unter Johannes 8, 44 oder Sure 4, 34 nachlesen kann, dem spendiere ich nachher ein Bier. Will damit sagen, es gibt genug Homophoben, misogynen, allgemein menschenfeindlichen und auch antisemitischen Mist in der Bibel wie im Islam. Und es gibt genug Interpretationen in all diesen Religionen und Strömungen in all diesen Religionen, die das aufgreifen oder die das eben nicht aufgreifen, nur zum Teil aufgreifen, versuchen zu überwinden. Und so wie es prinzipiell säkularisiertes Christentum geben kann, kann es auch prinzipiell säkularisierten Islam geben. Islam, natürlich auch islamische Strömung, weil das Wesen des Islam in dem Sinne gibt es genauso wenig wie das Wesen des Christentums. Nicht zu übersehen ist, dass realpolitisch in der gegenwärtigen Welt natürlich die fundamentalistischen Strömungen im Bereich des Islam stärker sind als im Bereich des Christentums, was auch immer das ist, aber man sollte allein die Namen Mixa, Ratzinger und Williamson sind ja schon genug Hinweis darauf, dass es das prinzipiell auch woanders geben kann. Und um die Gegenseite zu nennen, da könnte man viele Namen nennen, aber um allein mal Sayran Atesh zu nennen, Bassam Tibi und Hamad Abdel Samad, den man mit Broder kürzlich öfter mal bewundern konnte, da könnte noch mehr Namen nennen, die weisen darauf hin, dass es natürlich auch prinzipiell die Möglichkeit säkularisierter islamischer Strömungen gibt. Also um Missverständnissen vorzubeugen, wir sind der Meinung, dass man dringend auch Religionskritik üben muss. Und dass es da natürlich auch unter der Überschrift Religionskritik auch eine spezifische Islamkritik, eine spezifische Christentumskritik geben muss. Aber wenn die Religionskritik nur noch in Form von Islamkritik auftritt, dann läuft da etwas schief. Zu der nur eine kleine Anmerkung zu der Religionskritik, die eigentlich sein müsste, müsste insbesondere auch diese Kritik des ungeglaubten Glaubens, wie es Adorno nennt, mal gehören, womit er im Grunde meint, es glaubt doch heute kaum noch jemand an den Himmel und an den lieben Gott und an den Teufel und so, aber weil es eben Trost spendet in diesen elenden Verhältnissen, deswegen will man glauben. Also dieses Phänomen des ungeglaubten Glaubens, wieder alle Vernunft oder wieder alle Einsicht, wäre sicher der Untersuchung wert. Also, und das heißt auch, dass man im Grunde genommen, um zurückzukehren zum Islam, unbedingt trennen muss zwischen Islam und Islamismus, und jede Rede von dem Islam an sich unseres Erachtens in die falsche Richtung geht. Wie es Religionsanhängerinnen schaffen, sich von großen Teilen ihrer heiligen Schriften zu distanzieren, das wird uns immer ein Rätsel bleiben, aber das soll nicht unser Problem sein. Ja? Das soll nicht unser Problem sein. Genügt hier die Feststellung, dass es die moderaten Religionsanhängerinnen trotz und nicht wegen ihrer heiligen Schriften gibt. Und auf jeden Fall ist uns eine Christin, die sich gegen Antisemitismus engagiert, oder ein Muslim, der sich gegen Frauenunterdrückung engagiert, tausendmal lieber als all ihre Pius- und Moslembrüder zusammen. So, das war. Das waren jetzt eigentlich erstmal die Holzwege, die wir jetzt explizit benennen wollen. Wir würden jetzt ein bisschen übergehen zu dem, was wir antimuslimisches Ressentiment nennen, und diesen Begriff auch abgrenzen in aller Kürze vom Rassismus oder vom Begriff des Rassismus, also auch etwa vom antimuslimischen Rassismus, weil eben die beiden Begriffe nicht deckungsgleich sind, auch wenn es natürlich Gemeinsamkeiten gibt. In antirassistischer Diktion vermutet Sokolowski hinter dem Moslem-Bashing, Zitat, die neueste Verkleidung rassistischen Hasses, Zitat Ende, oder an anderer Stelle nochmal Zitat, Rassismus, der sich als Kulturkampf tarnt. Wohlgemerkt, er meint damit nicht primär Araber oder das Feindbild Araber, Türken und so weiter, sondern er meint explizit und eigentlich ausschließlich Muslime. Sokolowskis Wiederentdeckung des Antisemitismus im Ressentiment gegen Moslems als Moslems und die unumwundene, scheinbar unproblematische Bezeichnung des Moslemhasses als Rassismus wird nur deshalb möglich, weil er anstatt die Unterschiede einzelner Feindbilder zu benennen, sich bloß an deren Ähnlichkeiten abarbeitet. Das veranlasst ihn, idiosynkratisch den Kampfbegriff Rassismus einzustreuen, der zwar ermöglicht, sich moralisch erhaben zu fühlen und also das Karma düngt, aber mangels einer Analyse von Funktion und Spezifik des Feindbildes Moslem nichts weiter als eine Kümmerform von Gesellschaftskritik darstellt. Auch wenn Sokolowski sicherlich kein plumper Antirassismus im Jargon eines Kulturrelativisten vorzuwerfen ist, für den die Unversehrtheit kollektiver Gefühle ein Menschenrecht und deren Verletzung Rassismus ist, mit anderen Worten, dessen Toleranz eine repressive ist, so muss ihm, also Sokolowski, doch vorgehalten werden, das Feindbild Moslem gerade nicht zu analysieren. Zunächst einmal, wirklich in aller Kürze, möchte ich auf ein paar Gemeinsamkeiten eingehen bezüglich der Zuschreibungen, die eben auch Sarrazin vornimmt, aber auch, glaube ich, allgemein machen kann, gegenüber Türken, Arabern, insbesondere, aber die sind ebenso gültig für andere Bevölkerungsgruppen, auch für Schwarze und so weiter, also einerseits, und eben Muslime andererseits. Wie schon vorhin angedeutet, stehen all jene für eine Triebhaftigkeit, für ungehemmte Sexualität, für Irrationalität, für niedrige Intelligenz, für Faulheit, für archaische Gemeinschaftlichkeit, Kriminalität und so weiter. Und hier könnte man natürlich jetzt auch wunderschön aufzeigen, die inhaltliche Differenz zum Antisemitismus. Aber ich glaube, da müssen wir nichts mehr zu sagen. Diese typisch rassistischen Zuschreibungen finden sich auch in ähnlicher Gestalt im antimuslimischen Ressentiment wieder. So gesehen repräsentieren der Rassifizierte und der Moslem die erste, die willenlose Natur, nämlich bloße Körperlichkeit. Und sie symbolisieren die Folgen der Niederlage in der ökonomischen Konkurrenz. Man könnte es auch als Projektion von sozialen Ängsten, als Abwehr von Ohnmachtsgefühlen oder als Projektion von unterdrückten und verdrängten Sehnsüchten noch genauer bestimmen, aber auf das verzichte ich jetzt hier mal. Die Ausgrenzung beider Gruppen, also der Moslems einerseits und der Rassifizierten andererseits, speist sich aus der Angst vor der Entmündigung, vor der Entwertung, vor dem sozialen Abstieg. Sie haben auch Angst vor der rettungslosen Umzingelung, von imaginiert anwachsenden Heerscharen derjenigen, die, also Sarrazin oder seinen Anhängern, die Vormoderne repräsentieren. Funktional, also das war jetzt die inhaltliche Bestimmung ein wenig, also was ich gerade auch versuche, ist ja einen etwas näheren Begriff von Rassismus zu entwickeln, der eben der Beliebigkeit entgeht. Was ich für notwendig halte, einfach auch um einmal sich nicht nur moralisch erhaben, um das nicht nur zu tun, um sich moralisch erhaben zu fühlen, sondern auch um Gesellschaft adäquat verstehen und kritisieren zu können. Und natürlich auch, um nicht den Eindruck zu erwecken, als handle es sich beim Rassismus als um eine anthropologische Konstante. Wenn man sagt, naja, die Ausgrenzung von bestimmten Menschengruppen, die gab es schon immer, dann ist damit, glaube ich, relativ wenig über Gesellschaft ausgesagt. Funktional spricht einiges dafür, das antimuslimische Ressentiment auf einer Ebene mit dem Rassismus zu verorten, also als Abwehr von scheinbar Minderwertigen. Schließlich berufen sich die Moslemhasser auf eine scheinbar überlegene Kultur des Westens, auf eine christliche, nationale oder westliche Identität, die sie bedroht sehen durch die islamisch-traditionalistische Kultur. In dieser kulturalistischen Wahrnehmung manifestiert sich die Auffassung des überlegenen Okzident über den unterlegenen Orient. Doch der Bezug zu Universalismus und Aufklärung, den viele Moslemhasser betonen, den man auch tatsächlich lesen kann auf den Seiten wie Politically Incorrect und so weiter, also den Bezug, den viele betonen, der ist bloßer Schein. Nicht ums Individuum geht es jenen, um eine Gesellschaft, in der jeder Einzelne verschieden sein kann, ohne Angst und ohne Zwang. Für jene ist dem Islam tatsächlich ein bösartiges Wesen inhärent und jeder Moslem und jede Muslima, unabhängig davon, ob sie eine politische Islamauslegung haben oder ihn gemäß dem bürgerlichen Religionsverständnis als bloße Privatschrulle auffassen. Sie stehen also, jede Moslem und jede Muslima, stehen unter dem Generalverdacht des Terrorismus beziehungsweise gelten als potenzielle Geburtenmaschine. Im Gegensatz zum Antisemitismus geht jedoch mit dem antimuslimischen Ressentiment keine Vernichtungsdrohung einher, zumindest bisher nicht. Ist ersterer also wesenhaft eliminatorisch und sieht in den Juden das Antiprinzip des Menschen verkörpert, gibt sich letzterer, schlimm genug, mit der Ausgrenzung der Moslems zufrieden. Elemente einer Verschwörungstheorie, nach der die islamische Weltverschwörung es auf die Weltherrschaft abgesehen hat und die Ausrottung aller Un- und Andersgläubigen anstrebt, weisen zunächst oberflächlich Elemente der antisemitischen Verschwörungstheorie auf, nach der die Juden die Fäden der Schicksale aller Menschen in den Händen halten. Doch diese Analogie übersieht zweierlei. Zum einen gelten die Juden gemäß den antisemitischen Zuschreibungen als intelligent, verschlagen, listig und so weiter. Ihre Herrschaft errichtet sich in der pathischen Projektion entgegen ihrer geringen Zahl oder entgegen ihrer Zahl und ihrer starken Verstreutheit. Solche Intelligenz wird den als minderwertig imaginierten Moslems und ihren archaisch-traditionalistischen Gemeinschaften nicht zugetraut. Ihre Verschwörung basiert in der Vorstellung der Moslemhasser auf ihrer zahlenmäßigen Ausbreitung durch die Gebärmutter als Geheimwaffe des Islamismus und einer Islamisierungswelle, die den Westen schleichend überrollt. Herrschaft der Muslime errichtet sich im antimuslimischen Ressentiment gerade wegen der, also nicht gegen, sondern wegen der demografischen Entwicklung aufgrund ihrer Masse. Zum anderen verbirgt sich, wie oben bereits angedeutet, hinter der antisemitischen Fantasie einer jüdisch-zionistischen Weltverschwörung bloße pathische Projektion, bar jedweder empirischen Rechtfertigung. Pathisch hingegen am antimuslimischen Ressentiment ist nicht das überhaupt einmal islamischen Strömungen, also dem Islamismus beispielsweise, Weltherrschaftsansprüche zugeschrieben oder nachgesagt werden und Islamisierungstendenzen ausgemacht werden. Denn gewalttätige islamisch-fundamentalistische Selbstmordattentate hat es zuhauf gegeben, ebenso wie es natürlich den Dschihad realiter gibt. Pathisch hingegen ist, dass diese Zuschreibung eben allen islamischen Strömungen faktisch dem Islam selbst gilt. Pathisch ist ferner, dass ein Wesen des Islams imaginiert wird, das Böse an und für sich sein soll. Pathisch ist, dass die Weltherrschaftsansprüche und fundamentalistische Positionen jedem Moslem zugeschrieben werden. Dieser könne eben gar nicht anders, als islamistisch zu sein. Und alle, die nicht so erscheinen, täuschten ihre Moderation nur vor. Pathisch ist, dass die ganze Gesellschaft von einer Islamisierungswelle überschwemmt wird, von der man, glaube ich, empirisch nicht reden kann. Aber wovon man reden kann, ist eben eine, sind eben bestimmte Fundamentalisierungstendenzen, vor allem innerhalb der islamischen Regionen oder islamischen Communities selbst. Pathisch projizierend am antimuslimischen Ressentiment ist also die Unfähigkeit, darauf zu reflektieren, dass auch der Islam ebenso wie das Christentum, Lothar hat es gesagt, säkularisierende Strömungen hervorgebracht hat und weiterhin hervorbringen kann. Die Angst vor gewissen islamischen Strömungen, nämlich den politischen, den islamistischen oder auch den konservativ-orthodoxen, wie auch immer man das nennen will, hat durchaus seine Berechtigung, wohingegen die Angst vor jüdischer Allmacht theoretisch und empirisch stets wahnhafte Projektion war und auch heute noch ist. Ja, ja. Okay. Wenn mir Doris noch 3 Minuten gibt, dann käme ich zum Schluss so unter der Überschrift runter von den Holzwegen vom analytischen Nutzen des Begriffs antimuslimisches Ressentiment. Darüber bekommt ihr 4 Minuten. 4 Minuten, vielen Dank. Also die Muslim-Hasser wähnen sich ja in kulturalistischer Tradition, jetzt der Aufklärung, den westlichen Werten verbunden. Israel und Amerika werden als Verbündete angesehen. Und wenn man so die klassischen Zuschreibungen der politischen für die politische Rechte sich mal anguckt, also Erhaltung des Status quo, allgemeine Rückwärtsgewandtheit, Traditionalismus, Reaktion, dann wird schon klar, dass man damit dieses relativ neue Phänomen gar nicht so richtig zu fassen kriegt, weil die Muslimhasser artikulieren ja in ihrem antimuslimischen Ressentiment durchaus auch zum Beispiel Bedenken gegen rigide Sexualmoral, gegen Homosexualität und Frauenfeindlichkeit, gegen Rückständigkeit und so weiter. Also daraus folgt schon, dass sich dieses gesellschaftliche Phänomen gerade nicht mit dem Begriff wie Rassismus eigentlich fassen lässt. Kleine Anmerkung, in Deutschland hat es, denke ich, noch eine ganz spezifische Funktion, weil es der Entlastung dienen kann. Man kann sich endlich auf die richtige Seite stellen, also dieses absolut Böse, nämlich der Antisemitismus, der ist jetzt woanders, nämlich bei den Arabern, bei den Muslimen, im Islam. Und man kann jetzt als Deutscher endlich mal sozusagen auf der richtigen Seite stehen im Kampf gegen den bösen Antisemitismus. Das ist sicher eine deutsche Besonderheit. Nochmal, insgesamt können wir jetzt nicht auf die Verfasstheit der einzelnen Feindbilder jetzt eingehen, aber pragmatisch steht man ja heute vor diesem Problem, diese modernen Phänomene regressiver Krisenverarbeitung zu fassen, die sich gerade im Zuge der Post-9-11-Ära herausgebildet haben. Also beispielhaft, Markus hat schon verwiesen, Bürgerbewegung Pax Europa, Internetplattform Politically Incorrect und so weiter. Es ist eben dieses antimuslimische Ressentiment ist eben mehr als eine bloße Neuauflage xenophober Strömungen. Wir haben es mit einer neuen, ressentimentgeladenen Bewegung zu tun, die drauf und dran ist, zur Massenbewegung zu werden. Noch ist nicht abzusehen, ob sie sich schneller entwickeln wird, als es andere dumpf in der Volksseele brodelnde Ressentiment, nämlich das gegen die Bankster, gegen die Heuschrecken, gegen die Gierigen, gegen die Ackermänner und so weiter, gegen die Raffenden, sprich also das tendenzielle, bisweilen schon recht offene antisemitische. oder ob es an Wirkmächtigkeit dem gegenüber verlieren und zurücktreten wird. Auch ist nicht ausgeschlossen, das scheint uns das Wahrscheinlichste zu sein, dass sich beide auf neue Art und Weise miteinander verbinden werden. Schließlich hat auch der Nationalsozialismus das schon mal geschafft, ähnliche Phänomene miteinander zusammenzubringen, was dann letztendlich im antisemitischen Vernichtungsfuror kulminiert ist. Und man kann ja heute schon feststellen, dass in vielen krisenverwirrten Köpfen eben diese beiden Ressentiments munter miteinander koexistieren und sich ergänzen. Eine emanzipatorische Position kann also dieses antimuslimische Ressentiment nicht ignorieren, muss es aber im Zusammenhang mit der allgemeinen Krisenverarbeitung stellen, deren Bestandteil es ist. Wir wollen am Ende nochmal auf zwei Dinge hinweisen. Einmal zur partiellen Ehrenrettung von Sokolowski, ein Zitat, das wir leicht verändert haben. Was in Deutschland bislang fehlt, ist ein charismatischer Anführer wie in den Niederlanden, Gerd Wilders, oder ein skrupelloser Oligarch wie Silvio Berlusconi in Italien. Gleichfalls mangelt es noch an einer Partei, die antimuslimisches Ressentiment mit einem aufgeklärten Nationalismus zusammenbringt, eine politische Organisation, die ehemalige NPD- und DVU-Kader zumindest in den Schlüsselpositionen nicht duldet und sich eindeutig zur EU und der NATO bekennt. Wir haben jetzt in diesem Zitat von Sokolowski nur das Wort Islamophobie gegen anti-islamisches Ressentiment, gegen antimuslimisches Ressentiment ausgetauscht. Und wir denken, heraus kommt eine durchaus ernstzunehmende Warnung vor einer reaktionären Massenbewegung, die sich durchaus entwickeln könnte. Der zweite Hinweis, wichtig ist es nicht zuletzt auch deswegen, weil so wie Sarrazin ja seine ganze Hetze mit philosemitischem Geschleime garniert über die intelligenten Ostjuden, die ihm viel lieber sind, so spielen sich eben Strömungen wie Politically Incorrect, Pax Europa als Israel-Freunde auf, was einem allerdings nicht verwirren sollte. Denn diese Sorte von Israel-Freundschaft ist eben nicht gespeist aus Solidarität mit den von Verfolgung, letztendlich vom Vernichtungswahn bedrohten Juden, sondern sie ist gespeist aus der Instrumentalisierung des Judenstaates als Vorposten des guten Westens im Kulturkampf mit dem bösen Islam. Das sollte man durchschauen, thematisieren und auch skandalisieren, aber man soll sich auch im Klaren sein, dass dieses neue Phänomen den Kampf gegen den Antizionismus nochmal ein ganzes Stück erschwert. Und jetzt machen wir Schluss. Okay. So. Ja, vielen Dank auch an euch für diesen sehr dichten Vortrag. Ich würde jetzt gleich gern die Möglichkeit an euch alle geben, Fragen zu stellen, ja, Nachfragen zu stellen, eigene Positionen zur Debatte zu stellen. Ich glaube, das Feld, was wir heute hier diskutieren können, ist relativ groß und breit. Ich fasse nochmal die Holzwege zusammen, die beiden jetzt aufgezeigt haben, bei einer kritischen Beschäftigung mit dem, was sie als antimuslimisches Ressentiment herausgearbeitet haben. Also einmal die Frage der Fassung von Antisemitismus beziehungsweise der verkürzten Analyse von Antisemitismus als einem Vorurteil unter vielen. Zweitens die kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Islamophobie. Und drittens die Frage nach einer, ich nenne es jetzt mal, verkürzten Religionskritik, die sich nur auf den Islam und zwar eine bestimmte Wesenshaftigkeit des Islam konzentriert. Ja. Ja, ich eröffne die Diskussion, freue mich auf eure Beiträge und wie gesagt, ihr könnt auch sitzen bleiben, könnt auch vorkommen.